Er ging mit dem Buch zum Licht und begann darin zu blättern. »Wo steht hier die Geschichte vom Lazarus?« fragte er plötzlich. Sonja blickte hartnäckig zu Boden und antwortete nicht. Sie stand ein wenig abgewandt vom Tisch. »Von der Auferstehung des Lazarus. Wo steht das? Such es mir auf, Sonja.« Sie sah ihn von der Seite an. »Nicht dort. Im 4. Evangelium steht es«, flüsterte sie streng, ohne sich ihm zu nähern. »Such es und lies es mir vor«, sagte er, setzte sich, stützte die Ellbogen auf den Tisch und den Kopf mit der Hand, blickte düster zur Seite und war bereit zuzuhören. »In 3 Wochen ist sie im städtischen Irrenhaus. Und auch ich werde wahrscheinlich dort landen, wenn es nicht noch schlimmer kommen wird«, murmelte er in sich hinein. Sonja trat unschlüssig an den Tisch, nachdem sie das sonderbare Verlangen Raskolnikows misstrauisch angehört hatte. Sie nahm das Buch. »Haben Sie es denn noch nie gelesen?« fragte sie und warf ihm über den Tisch hinweg einen fragenden Blick zu. Ihre Stimme wurde immer strenger und strenger. »Vor langer Zeit, als ich noch zur Schule ging. Lies.« »Und in der Kirche? Haben Sie es auch nicht gehört?« »Ich bin nicht in die Kirche gegangen. Gehst du oft hin?« »Nein«, flüsterte Sonja. Raskolnikow lächelte höhnisch. »Ich verstehe. Und auch zur Beerdigung deines Vaters wirst du morgen demnach nicht gehen.« »Doch. Ich war auch in der vorigen Woche in der Kirche, habe eine Totenmesse halten lassen.« »Für wen?« »Für Lisaveta. Man hat sie mit einem Beil erschlagen.« Seine Nerven wurden immer reizbarer. Ihm begann zu schwindeln. »Warst du mit Lisaveta befreundet?« »Ja. Sie war gerecht. Sie kam manchmal zu Besuch. Sie hatte nur selten Zeit. Wir lasen zusammen und sprachen darüber. Sie wird Gott schauen.« Eigentümlich klang für ihn diese Schriftsprache, und wieder erfuhr er eine Neuigkeit. Sie hatte mit Lisaveta geheimnisvolle Zusammenkünfte gehabt, und beide waren anscheinend Gottesnärrinnen. »Hier kann man noch selber geisteskrank werden. Es steckt an«, dachte er. »Lies«, rief er plötzlich befehlend und gereizt.